vorstellen, nochmal das Bild ist. Das ist das dritte Interview, oder? Wie viele Interviews? Zwei? Okay. Hallo, ja. So, hallo. Wir haben jetzt unseren dritten Interviewpartner auf der Radio Z Couch. Und zwar ist das Boris Schöppner, der das Buch Chile nach. Nachbeben. Nachbeben, Chile zwischen Pinochet und Zukunft. Genau, Nachbeben in Chile zwischen Pinochet und Zukunft. Du sagst am Anfang des Buches, bezeichnest du die chilenische Bevölkerung als erkrankt. Wie äußert sich das konkret? Ja, natürlich ist es erstmal eine Metapher, dass die chilenische Gesellschaft erkrankt ist. Es gibt da einige Symptome für, dass die Leute noch sehr verängstigt sind und viele der Wunden, die die Diktatur in der Vergangenheit geschlagen hat, noch nicht verheilt sind. Und hinzu kommt eine ganze Reihe neuer Wunden, die halt das neoliberale Modell in Chile Tag für Tag schlägt, das ja nie verändert worden ist. Auch in der Phase der Transition nicht. Ja, du hast jetzt ja gerade schon angesprochen, dass eben der Neoliberalismus auch nach Pinochet eben weiter existiert und in seiner Form, wie er damals existierte, jetzt auch weiter existiert. Und begreifen die Chileninnen diesen Neoliberalismus als das Problem, als das, was hinter Pinochet stand und als das, was jetzt immer noch existiert. Begreifen die den als Problem oder geben sie sich mit dem Ende des Regimes zufrieden und sagen, okay, das war das Problem? Ja, das ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Ich sag mal, es gibt einen Teil in der chilenischen Gesellschaft, die linke Opposition, häufig auch sozusagen außerparlamentarisch organisiert, die natürlich das System in Frage stellt, aber für viele Leute war natürlich in erster Linie Pinochet das Problem. Auch bei dem Plebiszit, der 1988 am 5. Oktober, also ziemlich genau vor 20 Jahren stattgefunden hatte, war diese ganze Kampagne auf die Person Pinochets zugespitzt. Viele Probleme werden halt aus verschiedenen Gründen sozusagen nicht wahrgenommen. Und ich glaube, das ist der große Sieg und die große Nachwirkung der Militärdiktatur, dass halt dieses neoliberale Modell mit all seinen Werten von den Leuten oder von der großen Mehrheit in der Bevölkerung akzeptiert wird. Ein ganz gutes Beispiel daran ist einfach die hohe Verschuldung. Du kannst in Chile alles auf Kreditkarte oder auf Ratenzahlungen kaufen. Die Leute verschulden sich und spätestens, wenn es um die Bildungsfrage geht, verschulden sich auch Leute, die halt sonst der Kreditaufnahme da sehr, sehr skeptisch gegenüberstehen. Ein kleines Beispiel vielleicht zum Schmunzeln. Ein chilenischer Freund hat sich einen Trockenrasierapparat gekauft und hat den bar bezahlt. Und das fanden die Leute in dem Geschäft schon eine Katastrophe, weil wenn er die auf Raten kaufen würde, diesen Rasierapparat, dann würden die den Drittel mehr Gewinn letztendlich machen. Und dann haben sie ihn gebeten, doch wenigstens die Batterien auf Raten zu kaufen. Dann hätte er 2 Jahre lang jeden Monat 9 Cent gezahlt. Und so funktioniert halt die ganze Binnenwirtschaft, sage ich mal, funktioniert zum großen Teil auf Pump. Und Leute schämen sich halt für ihre Armut, und viele sind arm, obwohl sie einen Job haben. Und da nehmen sie Kredite auf, damit sie sich halt ein neues Auto vor die Tür stellen können, damit sie im Viertel nicht als arm wirken, auch wenn sie gar nicht das Geld haben, das Auto zu betanken zum Beispiel. Und du sprichst ja auch in deinem Buch den Protest vor allem der Schüler und Schülerinnen an, die sich, wie ich es jetzt mitbekommen habe, von jemandem, der auch in Chile war, sich zwar mit dieser ganzen Kultur, mit der Mainstream-Kultur zum Großteil abgefunden haben und das auch leben, aber dann bei Bildungsdemonstrationen auch Steine werfen und relativ radikal gegen die Staatsmacht direkt vorgehen. Wie ist das begründet? Ja, ich war 2006 ein halbes Jahr in Chile gewesen, um für mein Buch zu recherchieren. Und der Fokus lag eigentlich ursprünglich ein bisschen auf dieser Frage, das Gedächtnis des Widerstands. Ich habe eigentlich Leute gesucht, die in den 70er, 80er Jahren Widerstand geleistet haben und habe aber auch gleichzeitig immer nach Verbindungen zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart gesucht. Und gerade das Bildungssystem ist halt natürlich ein ganz, ganz entscheidendes Scharnier. Bildung war sozusagen eines der zentralen Schlachtfelder auch der Diktatur. An den Universitäten sind ehemalige Militärs als Direktoren eingesetzt worden. Die Frauen von Militärs haben die Grundschulen geleitet. Und Pinochet hat an seinem letzten Arbeitstag das Gesetz Losse, unterschrieben, dass dass die Privatisierung im Bildungsbereich eigentlich festschreibt. Und das führt dazu, und da sind sich eigentlich alle einig, auch bis hin zur chilenischen Rechten, auch rechte Schüler haben bei den Protesten mitgemacht, dass das Bildungssystem in einer ganz, ganz großen, tiefen Krise steckt, weil sich der Staat aus der Kontrolle, der Qualitätskontrolle auch rausgezogen hat. Und die Bildung in Chile ist einfach schlecht und die jungen Leute werden nicht auf die Zukunft vorbereitet. Natürlich gibt es auch da drinnen nur wenige, die jetzt sozusagen die Frage nach der gesamtgesellschaftlichen Verfasstheit stellen. Viele wollen einfach sozusagen in dem bestehenden System bessere Zukunftschancen haben, was man ja auch nachvollziehen kann. Aber es hat sich daraus ergeben, aus diesen Protesten, dass Leute wirklich radikalere Fragen stellen oder tiefgreifendere Fragen, nämlich auch die nach der chilenischen Verfassung insgesamt. Die Proteste waren sehr stark im Jahr 2006. Es gibt Schätzungen, die davon ausgehen, dass bis zu 600.000 Schüler landesweit vom Norden bis zum Süden mobilisiert waren. Und am Anfang sind sie auf die Straße gegangen und es gab Demonstrationen, wo die Polizei mit Massenverhaftungen reagiert hat. Und die Schüler haben dann gesagt, nee, das kann es nicht sein, wir wollen uns da nicht dauernd auf der Straße blutige Nasen holen, und haben dann ihre Strategie geändert und haben ihre Schulen besetzt. Und ihnen ist es gelungen, dieses Thema Bildung tatsächlich auf die Tagesordnung, auf die politische Agenda zu setzen, was die Regierung unter Bachelet, die ja Anfang 2006, ist ja die Michelle Bachelet als Präsidentin ins Amt gekommen, überhaupt nicht auf der Tagesordnung gesehen hat. Und das war dann natürlich auf jeden Fall ein ganz großer Erfolg, dass es den Schülern gelungen ist, die ja Pinguinos heißen wegen ihrer Schüleruniform, diese politische Agenda direkt zu beeinflussen. Und man kann sagen, dass dieser Protest von den Schülern auch eine gewisse therapeutische Bedeutung für das Land hat, weil viele von den Veteranen des Widerstands, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, Mensch, das ist ja super, dass jetzt doch mal wieder Leute auf die Straße gehen und für ihre politischen Forderungen einstehen. Das gab es lange, lange Zeit, zumindest so massenhaft in Chile nicht. Und neben den Schülern kann ja auch vor allem der antikapitalistische Widerstand der indigenen Mapuche beobachtet werden. Und wie läuft der denn ab? Läuft der isoliert ab von einem Protest der radikalen Linken, oder solidarisiert sich die chilenische Linke mit den Kämpfen der Mapuche? Es gibt eine solidarische Bewegung, gibt es auf jeden Fall. Und trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass diese verschiedenen Gruppen, die in Chile agieren, doch sehr wenig reale Berührungspunkte haben. Also es gibt natürlich Proteste, auch in Santiago oder in anderen Städten, auch im Süden des Landes, in Temuco, die halt auch von Leuten getragen werden, die keine Mapuche sind. Insbesondere dann, wenn Mapuche-Gefangene in Hungerstreik gehen. Das passiert sozusagen fast jährlich, weil Mapuche-Aktivisten werden immer mit dem noch aus den Zeiten der Diktatur stammenden, aber in Zeiten der Demokratie perfektionierten Antiterrorismus-Gesetz verfolgt. Es gibt im Süden des Landes gibt es immer wieder, ich sag mal, bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen, weil die bewaffnete Polizei einzelne Mapuche überfällt oder versucht, Landbesetzungen aufzulösen. die Situation im Süden, im Mapuche-Land ist relativ heftig. Ich muss aber auch sagen, ich habe sozusagen in meinem Buch über den Mapuche-Kampf natürlich ein Kapitel geschrieben, aber das war jetzt nicht mein Schwerpunktthema, weil das für diese Zeit des Widerstands gegen Pinochet nicht so relevant war. Die Mapuche sagen auch selbst, ihr Kampf dauert schon wesentlich länger, über 500 Jahre. Und für sie war Pinochet sozusagen nur ein Zwischenspiel. Und die Auseinandersetzung um ihren Lebensraum, um den, das ist ja sozusagen ein kalter Regenwald, den es da unten gibt, der von Holzfirmen ausgebeutet wird. Ihr Kampf gegen die Vernichtung ihres Lebensraums dauert halt schon viel, viel länger. Ich habe jetzt nicht zu wenig vom Widerstand. Das Interview. Und machen die aktuellen Veranstaltungshinweise. Um 15 Uhr beginnt in Weißensaal die Veranstaltung Tag und Mai. Arbeiterinnen aus Chinas Weltmarkt von Becken erzählen. Das ist eine Veranstaltung von Assoziation A und das Buch wird der Christian Brinks vorstellen. In Weißensaal um 15 Uhr. Im Seminarraum um 15 Uhr das Buch Geschichte Italiens mit dem Autor Gerhard Weltbauer. Das ist eine Veranstaltung des Marinos. Seit 10 Minuten muss er das Seminar. Ebenfalls um 15 Uhr beginnt im Glasbau die Veranstaltung Neue Wirtschaftsordnung lässt sich der Kapitalismus zähmen. Das ist eine Diskussionsveranstaltung in Deutschland. Und nochmal um 15 Uhr haben wir in der Kulturwirtschaft, das ist Untner, die andere Farm der Tiere. Das ist eine Buchvorstellung des Verlags. Das ist eine Glasbau, die man so kennt. Okay. Werbepause vorbei. Okay. Gibt es denn aktuell noch einen Umgang der chilenischen Gesellschaft mit den Tätern und Täterinnen des Pinochet-Regimes? Wie wird mit denen umgegangen? Wird mit ihnen abgerechnet? Oder wie läuft das ab? Ja, die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist auch vielfältig. Sie findet in großen Teilen der Gesellschaft nicht wirklich statt. Aber es gab in den letzten Jahren doch auch einige Prozesse gegen Täter, meistens mittlerweile pensionierte Militärs, der ja zum Teil auch wirklich von höherem Rang, aber auch viele kleinere Fische, sage ich mal. Das Ganze muss man sich aber auch vorstellen, passiert nur deshalb, weil verschiedene Gruppen, allen voran auch Angehörigenorganisationen, halt schon seit Jahren den Druck aufrechterhalten und einfordern, dass die Geschichte aufgearbeitet wird. Und es gibt ein Kapitel in meinem Buch, das habe ich der Kommission FUNA gewidmet. Das ist eine Kommission, die sich damit beschäftigt, Täter, die bislang juristisch noch nicht belangt worden sind, zu identifizieren und sie in einer Form der Demonstration öffentlich zu outen. Das passiert, indem man sich an einem Platz irgendwo in der Stadt trifft, meistens ist es in Santiago, in den kleineren Orten, auf den Dörfern sind solche Aktionen nicht denkbar, aber in Santiago geht sowas, dann trifft man sich an einem Platz in einem festgelegten Zeitpunkt und erfährt dann, zu welchem Täter man geht und sucht ihn dann entweder in seinem Wohnhaus auf oder an seinem Arbeitsplatz. Und ich hatte 2006, als ich für das Buch recherchiert hatte, das große Glück, dass ich an einer sehr prominenten FUNA teilnehmen konnte, und zwar eine FUNA gegen einen Soldaten, einen Militär, der den Spitznamen El Príncipe, der Prinz, hatte und dem vorgeworfen wird, er habe Victor Jara gefoltert, den Volkssänger Victor Jara gefoltert und sei auch an seiner Hinrichtung beteiligt gewesen. Und dieser Mann war 30 Jahre lang unbehelligt und hat in einem Ressort des Arbeitsministeriums gearbeitet. Und ja, während wir unten auf der Straße standen und diese Anklageschrift vorgelesen wurde gegen ihn, war halt eine Gruppe von Aktivisten, eine Handvoll Aktivisten oben in seinem Büro und haben ihn wirklich mit diesen Vorwürfen direkt konfrontiert. Und ja, im Zuge dieser FUNA, das Modell kommt aus Argentinien, da heißt es Escrache, haben dann Gewerkschafter auch der öffentlichen Verwaltung später eine Unterschriftenliste oder eine Unterschriftenaktion gestartet und sich beschwert, dass dieser Mensch, der Victor Jara umgebracht hat, noch immer im Staatsdienst ist. Und tatsächlich ist er dann kurze Zeit später gekündigt worden. Das ist eine dieser Aktionsformen, die auch deshalb interessant ist, weil sie neue, jüngere Leute integriert und weil sie nicht mehr darauf beschränkt ist, nur Angehörige zu integrieren. Aber es gibt noch eine ganze Reihe anderer Felder, wo halt Leute versuchen, die Aufarbeitung einzufordern. Aber das finde ich halt somit das Interessanteste, die FUNA. Okay, ich glaube, wir sind jetzt lang genug. Ich bedanke mich bei dir. Ja, ich wollte noch darauf hinweisen, dass ich das Buch heute Abend um 19 Uhr im Glasbau ausführlich vorstelle. Das Buch ist, heißt Nachbeben, Chile zwischen Pinochet und Zukunft. Danke.